Erster David fragte, lebt noch jemand aus Sauls Familie? Ich will gut zu ihm sein. Zweiter ein Mann namens Ziba arbeitete für Saul. David rief ihn. David fragte, bist du Ziba? Er sagte, ja, mein Herr. Dritter David fragte, lebt noch jemand von Sauls Familie? Ziba sagte, Jonathan hat einen Sohn. Er kann nicht gehen. Vierter David fragte, wo ist er? Ziba sagte, er ist im Haus von Maschir in Lodebar. Fünfter König David schickte Boten. Sie holten den Sohn aus dem Haus von Maschir. Sechster Meribal kam zu David. Er verbeugte sich tief. David rief, Meribal. Er antwortete, ich bin dein Diener. Siebter David sagte, hab keine Angst. Ich gebe dir Sauls Land zurück. Du darfst immer bei mir essen. Achter Meribal verbeugte sich. Er sagte, warum bist du so gut zu mir? Ich bin nicht wichtig. Neunter David rief Ziba. Er sagte, ich gebe Meribal das ganze Land von Sol. Zehnter du und deine Söhne arbeiten auf dem Land. Meribal bekommt das Essen. Er ist immer an meinem Tisch. Ziba hatte viele Söhne. Elfter Ziba sagte, ich mache alles so. Meribal aß beim König wie ein Prinz. Zwölfter Meribal hatte einen kleinen Sohn. Er hieß Micha. Alle Leute bei Ziba arbeiteten für Meribal. Dreizehnter Meribal wohnte in Jerusalem. Er aß immer beim König. Er konnte nicht gut gehen.